Derweilen war der Schritt durch den Gang auf die Tür zugekommen. Er hörte, wie eine Hand die Mauer entlang glitt, als ob das grässliche Wesen sich seinen Weg ertastete. Die Äste rauschten und schlugen gegeneinander. Ein langer Seufzer kam über den Berg herüber. Die Flamme der Kerze wurde ausgeblasen und da stand der Leib der krummen Janet mitsamt ihrem Frieskleide und ihrer schwarzen Haube, mit dem Kopf auf der einen Schulter und dem Grinsen auf ihrem Gesicht. Lebendig hätte man meinen mögen. Tot, wie Mr. Soul es wohl wusste, auf der Schwelle des Pfarrhauses. Es ist eine seltsame Sache, dass die Seele des Menschen in einem so gebrechlichen Leibe wohnt. Aber der Pastor gewahrte jenes Ding und sein Herz brach nicht. Sie blieb nicht lange da. Sie bewegte sich bald wieder und kam langsam auf die Stelle zu, wo Mr. Solis unter den Bäumen stand. Die ganze Glut seines Leibes, alle Kraft seines Geistes leuchtete ihm aus den Augen. Es war, als ob sie reden wollte, doch fehlte es ihr an Worten, und sie machte mit der linken Hand ein Zeichen. Da kam ein Windstoß wie das Fauchen einer Katze. Die Kerze erlosch, die Äste kreischten wie Menschen, und Mr. Solis wusste, dass die Sache nun lebend oder tot ein Ende nehmen müsste. »Hexe! Vettel! Teufelin!« schrie er. »Ich beschwöre dich bei der Macht Gottes, hebe dich hinweg. Wenn du tot bist ins Grab, bist du verdammt, dann in die Hölle.« Und in dem gleichen Augenblick traf des Herrn Hand vom Himmel her das Grauen auf der Stelle, wo es stand. Der alte, tote, verfluchte Leib des Hexenweibes, der so lange kein Grab gefunden und von Teufeln gejagt worden war, flammte auf wie ein Funke und sank, ein Aschenhaufen, auf den Boden nieder. Der Donner folgte, Schlag auf dröhnenden Schlag, ihm nach stürzte der klatschende Regen und Mr. Solis setzte über die Gartenhecke hinweg und rannte, Schrei über Schrei ausstoßend, auf das Dorf zu. Am nämlichen Morgen sah John Christie, den schwarzen Mann, Glock 6, am Muckle Cairn vorbeigehen. Noch vor 8 passierte er das Posthaus in Knockdow und kurze Zeit darauf sah ihn Sandy McLellan, wie er von Kilmackerly den Hügel entlang schlich. Es ist wohl kaum ein Zweifel, dass er es war, der so lange in Janets Körper gehaust hat. Aber nun war er endlich vertrieben und seither hat uns der Teufel in Balwearie nie wieder geplagt. Aber für den Herrn Pastor war es eine harte Prüfung. Lange, lange lag er zu Bett und redete irr. Und von jener Stunde an wurde er der Mann, als den ihr ihn heute kennt.